Abschnitt 7 aus Nicholas Nickleby, Band 4, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 34. Kapitel, Teil 2. »Sind Sie zu Hause?« fragte Newman plötzlich den Kopf hereinsteckend. »Nein«, erwiderte Ralph ebenso kurz. Newman zog den Kopf zurück, produzierte ihn aber gleich darauf zum zweiten Mal. »Irren Sie auch nicht, dass Sie ganz bestimmt nicht zu Hause sind? Was will der Schafskopf damit sagen? Er kam gleich nach den eben fortgegangenen Herrschaften, hat so lange gewartet, als Sie hier waren, kann Sie sprechen gehört haben«, sagte Newman händereibend. »Wer denn zum Kuckuck?« rief Nickleby, der durch Mantalinis Mitteilungen und Newmans kaltblütige Ruhe im höchsten Grade gereizt war. Die Antwort wurde unnötig, indem sehr unerwartet ein drittes, das fragliche Individuum hereintrat, den Blicken seines einzigen Auges die Richtung nach Ralph Nickleby gab, sich nach vielen ungelenken Verbeugungen in einen Lehnsessel setzte und die Hände auf die Knie legte. Beim Niedersetzen zogen sich seine schwarzen Beinkleider durch die Kniebeugung dermaßen in die Höhe, dass sie kaum bis an den oberen Teil seiner kurzen Stiefel reichten. »In der Tat, Sie überraschen mich nicht wenig«, nahm Ralph den Besucher forschend anblickend und halb lächelnd das Wort. »Ich sollte Ihr Gesicht kennen, Mr. Squeers.« »Ah«, erwiderte der Ehrenmann, »und Sie würden es noch leichter wieder erkannt haben, wenn ich nicht in der letzten Zeit so mancherlei durchgemacht hätte.« »Mein Werter«, fuhr er zu Newman sich wendend fort, »heben Sie doch den kleinen Knaben von dem hohen Stuhle in Ihrem Schreibzimmer herunter und lassen Sie ihn hierher kommen. Ah, er hat sich schon selbst heruntergehoben. Mein Sohn, Sir, der kleine Wackford, wie deucht er Ihnen, Sir, als eine Probe von Dotheboys Hall Beköstigung? Ist er nicht so wohlgenährt, dass er aus seinem Habit herausbarsten, die Nähte aufreißen und die Knöpfe absprengen sollte? Das heiß ich Fleisch«, sagte Squeers, drehte den Knaben herum und tat zur großen und nicht angenehmen Überraschung seines Sohnes und Erben einige kühne Griffe in die gewölbtesten Teile der Gestalt desselben. »Und welche Festigkeit und Solidität! Wahrlich, man kann kaum genug von ihm zwischen den Zeigefinger und Daumen bekommen, um ihn irgendwo zu zwicken.« In wie guter Kondition Master Squeers indes auch sein mochte, er zeigte die gerühmte Festigkeit nicht, denn als sein Vater, um seine Bemerkung zu veranschaulichen, den Zeigefinger und Daumen zusammenkniff, stieß er einen heftigen Schrei aus und rieb die Stelle auf die allernatürlichste Weise. Bemerkte Squeers ein wenig außer Fassung. »Es ging doch, aber es kommt davon her, dass wir heute Morgen sehr früh gefrühstückt haben und er hat sein Lunch noch nicht gehabt. Wenn er zu Mittag gegessen hat, so kann man durchaus nichts von ihm zwischen eine Tür klemmen.« »Schauen Sie diese Tränen, Sir«, sagte Squeers mit triumphierender Miene, als Master Wackford die Augen mit dem Ärmel seiner Jacke abwischte. »Ist das nicht Öligkeit?« »Es sieht in der Tat gut aus«, erwiderte Ralph, der seine Absichten dabei zu haben schien, sich den Schulherrn geneigt zu machen. »Aber wie befinden Sie sich, und darf ich mich nach Mrs. Squeers erkundigen?« »Meine Frau, Sir«, versetzte der Eigentümer von Dotheboys Hall, »befindet sich wohl und ist, was sie immer war. Den Knaben eine Mutter und ein Gottessegen, ein Trost und eine Lust für alle, die sie kennen. Einer von unseren Kostschülern übernahm sich, wie sie es fast täglich tun, im Essen, wurde krank und bekam vorige Woche ein Geschwür. Oh, dass Sie es hätten sehen können, wie sie ihn mit einem Federmesser operierte. O Himmel«, fügte Squeers seufzend und wiederholt mit dem Kopfe nickend hinzu, »welch ein Schatz die Frau für die Welt und ihre Mitmenschen ist!« Mr. Squeers überließ sich eine Viertelminute einem süßen Sinnen, als wenn ihn seine Erwähnung der Vortrefflichkeiten Mrs. Squeers im Geist unwillkürlich nach dem stillen Dörfchen Dotheboys bei Greater Bridge in Yorkshire versetzt hätte, und sah darauf Ralph mit einer Miene an, in welcher sich die Erwartung ausdrückte, dass derselbe etwas sagen würde. »Leiden Sie nicht mehr an den Folgen des Angriffs, den mein Schlingel von Neffe auf Sie gemacht hat?« fragte Ralph. »Ich habe Sie wenigstens erst ganz vor kurzem verwunden«, erwiderte Squeers. »Ich war über und über eine einzige Beule, Sir, vom Scheitel bis zur Zehenspitze. Weinessig und Löschpapier und Weinessig von Morgen bis Abend. Ich glaube, dass ein Ries Löschpapier an mir verbraucht worden ist, als ich zusammengekrümmt und am ganzen Leibe bepflastert dalag, würden Sie mich für einen großen Löschpapierhaufen vollgestopft von nichts als Gestöhn gehalten haben. Stöhnte ich laut, Wackford, oder stöhnte ich leise?« »Laut«, antwortete der hoffnungsvolle Sohn. »Waren die Jungen betrübt, mich so schrecklich zugerichtet zu sehen, oder waren sie erfreut darüber?« fragte Squeers in sentimentalem Tone. »Hey«, rief Squeers und warf ihm einen zornigen Blick zu. »Betrübt«, sagte Wackford Junior. »Was sonst?« sagte Squeers und verabreichte ihm eine tüchtige Ohrfeige. »Zieh deine Hände aus den Taschen und stottere nicht, wenn du gefragt wirst. Lass das Heulen im Geschäftszimmer eines Gentlemans, oder ich laufe aus meinem Hause fort und komme nicht wieder, und was sollte dann aus den guten und verlorenen Knaben werden, die ohne den Schutz ihres besten Freundes in der Welt umherirren würden?« »Waren Sie genötigt, sich ärztlichen Beistandes zu bedienen?« fragte Ralph. »Freilich«, erwiderte Squeers, »und der Arzt hat mir auch eine artige Rechnung gemacht, die ich indes bezahlt habe.« Ralph zog die Augenbrauen auf eine Weise in die Höhe, welche ebenso Mitleid als Erstaunen ausdrücken konnte, ganz wie es Mr. Squeers zu nehmen beliebte. »Ja, ich bezahlte sie bis auf den letzten Heller«, fuhr der Schulherr fort, der den Mann, mit welchem er zu tun hatte, genau genug zu kennen schien, um vollkommen überzeugt zu sein, dass er sich unter keiner Bedingung dazu verstehen würde, einen Teil der Kosten zu übernehmen. »Ich habe indes keinen Schaden dabei gehabt.« »Was Sie sagen?« »Die Sache ist die, dass wir bei unseren Scholaren nur ein Extra haben, nämlich für den Arzt, wenn ein solcher erforderlich ist, und auch nur dann, wenn wir unserer Leute gewiss sind. Sie verstehen? Sehr wohl. Also, da mir meine Rechnung zugeschickt wurde, suchten wir 5 Knaben aus, Kinder von kleinen Handelsleuten, die immer gut zahlen, Knaben, die das Scharlachfieber noch nicht gehabt hatten, schickten einen derselben in ein Bauernhaus, wo es war. Er bekam es, wir ließen die 4 anderen mit ihm zusammen schlafen. Sie bekamen es auch. Wir ließen den Doktor holen, der sie alle zugleich besuchte und immer nur für einen Besuch anschreiben durfte. Und wir multiplizierten die Besuche endlich mit 5. Die Eltern zahlten und ich hatte meine sämtlichen Kosten wieder. Ha, ha, ha! »Nicht übel ausgedacht«, bemerkte Ralph den Schulherrn unvermerkt beobachtend. »Nicht wahr? Wir machen es immer so. Als meine Frau mit dem kleinen Wackford niedergekommen war, ließen wir 6 Knaben den Keuchhusten durchmachen und verteilten die Wochenbettskosten mit Einschluss des Wärterinnenlohns unter sie.« Ralph lachte nie, allein es gelang Mr. Squeers bei dieser Gelegenheit, ihm ein Lächeln abzunötigen, das schon den Übergang zum Lachen bildete. Er wartete, bis Squeers seinen Schulmeisterspaß nach Herzenslust belacht hatte, und fragte ihn darauf, was ihn nach London geführt habe. »Eine fatale Rechtssache«, antwortete Squeers, sich den Kopf krauend. »Es ist eine Klage angebracht wegen sogenannter Vernachlässigung eines Kostschülers. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Er hat so gute Weide gehabt, als wir sie nur haben.« Ralph sah ihn mit einer fragenden Miene an. Weide, sagte Squeers mit erhobener Stimme, indem er meinte, dass Ralph taub sein müsste, wenn er ihn nicht verstände, wenn ein Knabe matt und unwohl wird und die Esslust verliert, so lassen wir eine Veränderung in seiner Diät eintreten, indem wir ihn täglich auf eine Stunde oder sowas in eines Nachbarn Rübenfeld oder auch bisweilen, wenn's ein delikater Fall ist, abwechselnd in ein Rüben- und ein Gelbwurzelnfeld bringen und ihn essen lassen, so viel er mag. Es gibt in ganz Großbritannien kein besseres Land als das, auf welchem der nichtsnutzige Bursch weidet, und dennoch holte er sich eine Verkältung, eine Indigestion und dergleichen mehr, und nun kommen seine Angehörigen her und stellen eine Klage gegen mich an. Hätten Sie, fügte Squeers auf seinem Stuhle mit der Ungeduld eines Mannes hin und her rückend, dem schweres Unrecht widerfährt, hätten Sie es wohl geglaubt, dass die Undankbarkeit der Leute so weit gehen könnte? Es ist in der Tat entsetzlich, bemerkte Ralph. Sie sagen nicht mehr als die Wahrheit. Ich weiß, dass niemand so viel Zärtlichkeit für die Jugend besitzt als ich. In Dotheboys Hall ist in diesem Augenblicke Jugend bis zu 800 Pfund jährlich. Ich würde für 1600 Pfund ins Haus nehmen, wenn ich sie bekommen könnte, und dieselbe unvergleichliche Zärtlichkeit gegen jede 29 Pfund beweisen. »Sind Sie in Ihrem alten Quartiere abgestiegen?« fragte Ralph. »Ja, wir logieren im Mooren, und da das Halbjahr doch halb zu Ende geht, so werden wir bleiben, bis ich meine Gelder einkassiert und hoffentlich auch einige Rekruten bekommen habe. Den kleinen Wackford habe ich absichtlich mitgebracht, um ihn den Eltern und Vormündern zu zeigen. Ich werde ihn diesmal mit in meine Ankündigung setzen. Man sehe nur den Knaben. Er ist selbst einer der Kostschüler. Ist er nicht ein glänzender Beweis nahrhafter Beköstigung?« »Ich möchte wohl ein paar Worte mit Ihnen reden«, sagte Ralph, der eine Zeit lang mechanisch sowohl gesprochen als zugehört hatte und überlegt zu haben schien. »Ganz zu Befehl, Sir. Wackford, geh hin und spiele in dem anderen Zimmer, aber beweg dich nicht so viel, wodurch du abnehmen würdest, was gar nicht gut wäre.« »Sie haben wohl nicht ein Zwei-Pence-Stück bei der Hand, Mr. Nickleby«, sagte Squeers, klapperte mit einem Schlüsselbunde in seiner Rocktasche und murmelte etwas von bloß Silbergeld bei sich zu haben. »Ich will zusehen«, erwiderte Ralph sehr langsam, durchsuchte lange einen Auszug und brachte endlich einige kleine Kupfermünzen zum Vorschein. »Danke schön«, sagte Squeers, indem er sie seinem Sohne gab. »Da, geh hin und kauf dir eine Torte. Mr. Nicklebys Diener wird dich zurechtweisen. Aber such eine Fette aus. Er bekommt ein sehr glänzendes Fleisch von Torten und Kuchen«, fügte Squeers hinzu, sobald sich Master Wackford entfernt hatte, »und Eltern halten das für ein Zeichen von Gesundheit.« Mit dieser Erläuterung und einem äußerst pfiffigen Blinzeln zur Vervollständigung derselben setzte sich Squeers in geringer Entfernung Ralph Nickleby gegenüber. »Hören Sie nun«, sagte Ralph sich ein wenig verbeugend. Squeers nickte. »Ich bin überzeugt, dass Sie nicht Tölpel genug sind, um die Ihnen widerfahrene Misshandlung und den dieselbe begleitenden Schimpf zu vergeben oder zu vergessen.« »Das können Sie schwören«, sagte Squeers mit Bitterkeit. »Oder um eine Gelegenheit unbenutzt zu lassen, wenn eine solche sich darböte, die Schuld samt Zinsen zurückzuzahlen? Zeigen Sie mir eine Gelegenheit und stellen Sie mich auf die Probe.« »Hat sie nicht eben so etwas zu mir geführt?« fragte Ralph, den Schulherrn scharf in das Auge fassend. »Nein, nicht, dass ich wüsste«, erwiderte Squeers. »Ich glaubte, wenn es in ihrer Macht stünde, mir außer der Kleinigkeit, die sie schickten, eine Entschädigung...« »Ah«, unterbrach ihn Ralph, »sie brauchen nicht fortzufahren.« Es erfolgte ein langes Stillschweigen, Ralph schien im Nachsinnen versunken zu sein, hub aber endlich wieder an. »Was war es für ein Knabe, den er mitnahm?« Squeers nannte Smikes Namen. »War er jünger oder älter, gesund oder kränklich, lenksam oder widerspenstig? Reden Sie.« Nun, jung war er eben nicht, das will sagen, nicht jung für einen Knaben. Und das soll so viel sagen, dass er überhaupt kein Knabe mehr war. Wie? Ja, erwiderte Squeers mit Lebhaftigkeit, als ob er sich dadurch erleichtert fühlte, dass ihm Ralph die Antwort gleichsam schon in den Mund gelegt hatte. Er mochte fast 20 sein. Die es nicht wussten, sahen ihn freilich nicht für so alt an, denn es fehlte ihm hier ein bisschen. Squeers berührte hier seine Stirn. Niemand zu Hause, wissen Sie, und wenn man noch so viel klopft. Und sie ließen es sicher am häufigen Klopfen nicht mangeln, murmelte Ralph. Sie könnten recht haben, versetzte Squeers mit einem Greinen. Als sie schrieben, um mir den Empfang der Kleinigkeit, wie sie sich auszudrücken beliebten, zu bescheinigen, bemerkten sie, seine Angehörigen hätten sich schon längst nicht mehr um ihn bekümmert und sie selbst hätten nicht die leiseste Spur, um zur Entdeckung seiner Herkunft gelangen zu können. Ist das die Wahrheit? Allerdings, und schlimm genug, dass es so ist, entgegnete Squeers, der in dem Maße offener und zutraulicher wurde, in welchem Ralph mit weniger Zurückhaltung weiter fragte. Nach meinem Buche sind es 14 Jahre, als ein Unbekannter eines Abends im Herbste ihn zu mir brachte und bei mir ließ, nachdem er 5 Pfund 5 Schillinge für das erste Quartal vorausbezahlt hatte. Er konnte damals nicht älter als 5 oder 6 Jahre sein. Was wissen Sie sonst noch von ihm? Ich muss leider sagen, verdammt wenig. Das Kostgeld wurde 6 bis 8 Jahre lang bezahlt und von der Zeit an nicht wieder. Der Unbekannte hatte mir eine Londoner Adresse zurückgelassen, aber als ich einst Gebrauch davon zu machen dachte, wollte natürlich niemand von ihm wissen. Ich behielt also den Knaben bei mir aus Menschenliebe, fiel Ralph trocken ein. Versteht sich, aus Menschenliebe. Und da er eben anfing, sich uns nützlich zu machen, kommt da der junge Bösewicht von Nickleby her und entführt ihn. Das Verdrießlichste an der ganzen Geschichte ist aber das, sagte Squeers mit leiserer Stimme und Ralph näher rückend, dass endlich Erkundigungen nach ihm angestellt sind, nicht geradezu bei mir, sondern unter der Hand bei Leuten in unserem Dorfe. Und nun also, gerade wo ich Aussicht bekomme, alle Rückstände bezahlt und vielleicht, wer weiß, so etwas hat sich in meinem Geschäfte schon oft genug zugetragen, obenein ein Geschenk zu erhalten, um ihn bei einem Pächter auszutun oder auf die See zu schicken, damit er nicht wieder zum Vorschein kommt und seinen Eltern Schande macht, falls er, gleich vielen anderen von meinen Knaben, ein natürliches Kind ist, hol's der Teufel, gerade da muss ihn mir der Spitzbube von Nickleby am hellen, lichten Tage aus dem Hause stibitzen. Es ist wahrhaftig nicht anders, als ob er mich auf offener Landstraße angefallen und mir mein Geld abgenommen hätte. »Wir wollen alle beide bald quitt mit ihm werden«, sagte Ralph, die Hand auf des Schulherrn Arm legend. »Quitt«, wiederholte Squeers, »ah, und ich möchte wohl, dass ein kleiner Überschuss zu seinen Gunsten bliebe, den er erstatten möchte, wenn er könnte. Mein größter Wunsch ist, dass ihn meine Frau in ihre Gewalt bekäme. Alle Wetter, sie würde ihn wenigstens erdrosseln, Mr. Nickleby. So war ich hier vor Ihnen sitze, mit ebenso viel Vergnügen, als womit sie an den Tisch geht.« »Wir wollen ein anderes Mal weiter davon reden«, sagte Ralph, »ich muss Zeit haben, darüber nachzudenken, ihn zu verwunden in seinen Zuneigungen oder Fantasien, wenn ich ihn treffen könnte, indem ich den Burschen, den Smike...« »Treffen Sie ihn, wie Sie wollen, Sir«, unterbrach Squeers, »treffen Sie ihn nur tüchtig genug, so ist's schon recht. Damit will ich mich Ihnen empfehlen.« Er ging, begab sich in Newmans Zimmer, hob seinen Wackford von dem hohen Stuhle herunter und setzte ihm mit väterlicher Sorgsamkeit den Hut auf, während Newman mit der Feder hinter dem Ohre steif und regungslos dasaß und abwechselnd den Vater und den Sohn anstarrte. »Er ist ein prächtiger Knabe, nicht wahr?« sagte Squeers, den Kopf ein wenig zur Seite haltend und ein paar Schritte zurücktretend, um die Proportionen des kleinen Wackford desto besser in das Auge fassen zu können. Newman nickte. »Recht hübsch rund, nicht wahr?« fuhr Squeers fort. »Er hat das Fett von 20 Knaben.« Ah, fiel Newman plötzlich ein und stierte Squeers scharf in das Gesicht. Das hat er, das Fett von 20 Knaben. Nein, mehr, er hat es von allen. Gott helfe den anderen. Haha, oje, oje. Sobald Newman Knox diese fragmentarischen Bemerkungen über die Lippen gebracht hatte, drehte er sich nach seinem Pulte um und fing mit dem lebhaftesten Eifer zu schreiben an. »Was will der Mensch damit sagen?« rief Squeers, sich verfärbend. »Ist er betrunken?« Newman antwortete nicht. »Ist er verrückt?« sagte Squeers. Allein Newman sah aus, als wenn er die Anwesenheit dritter Personen gänzlich vergessen hätte. Mr. Squeers tröstete sich daher mit der Bemerkung, der Mensch müsse betrunken und verrückt sein, und entfernte sich mit seinem hoffnungsvollen Sohne. In demselben Maße, als sich Ralph einer sich unwillkürlich ihm aufdringenden und hartnäckigen Achtung vor Käthchen bewusst geworden war, hatte sein Ingrimm gegen Niklas zugenommen. Vielleicht, dass er es, um die Schwäche, irgendjemanden geneigt zu sein, wieder auszugleichen, notwendig erachtete, eine andere Person desto bitterer zu hassen, genug, es verhielt sich so mit seinem Gefühlszustande. Sich nun aber trotz geboten, verachtet zu sehen, ihr geschildert zu werden in den schlimmsten und widrigsten Farben, die offenbare Kunde zu haben, dass sie gelehrt wurde, ihn zu hassen, zu verabscheuen, zu fühlen, dass seine Berührung ansteckend, Verkehr mit ihm befleckend wäre, zu wissen, dass der Urheber, die Triebfeder von dem Allem, der Knabe, der arme Anverwandte war, der sich bei der ersten Zusammenkunft gegen ihn aufgelehnt, es später gewagt, offen und rücksichtslos ihm entgegenzutreten, dieses alles steigerte seine stille und heimliche Bosheit zu einem solchen Grade, dass er nicht leicht etwas gescheut oder geschont haben würde, sie zu befriedigen, wenn sich ihm ein Mittel zu augenblicklicher Rache entdeckt hätte. Es war jedoch zu Nikolas Glücke nicht der Fall, und wie er auch sein Hirn abmarterte, er fand keins. Als mein Bruder in seinen Jahren war, sprach er bei sich selbst, wurden die ersten Vergleichungen zwischen uns angestellt, ohne Ausnahme zu meinem Nachteil. Er war offen, freigebig, mutvoll, lebhaft. Ich, ein verschmitzter Filz, mit kaltem, stagnierendem Blute, ohne Leidenschaft, die Liebe zum Gelde und ohne Leben den Durst nach Gewinn ausgenommen. Ich dachte daran, als ich dieses Bürschchen sah, jetzt aber steht es mir noch weit deutlicher vor der Seele. Er hatte während dieses Selbstgesprächs Nikolas Schreiben in unzählige Stücke zerrissen und warf sie jetzt aus der Hand. Diese und 100 ähnliche Erinnerungen, beschloss er, verfolgen und peinigen mich auf das Grausamste, wenn ich mich ihnen hingebe. Da so manche sich anstellen, als verachteten sie die Macht des Geldes, so will ich doch den Versuch machen, sie ihnen zu zeigen. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 11. Oktober 2024.